Wir kommen zum musikalischen Teil dieses Programmpunktes hier. Es ist mir eine Freude und uns allen eine Ehre, einen großen österreichischen Pianisten, Komponisten und Dirigenten ankündigen zu dürfen. Es ist dies kein geringerer als Paul Gulda, der uns jetzt eine Klavier-Performance darbieten wird, bestehend aus Impressionen oder musikalischen Teilen, Kompositionen von reichend von Bach, Mahler, Mendelssohn bis zu den Volksliedern. Prosim, sag. Nein, vor allem da wird es nicht gehen. Thank you. Losgehen. Geht's einfach los. Nicht applaudieren. Einfach gehen. Thank you. Sturm.